Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 982 an Goethe. Da Sie selbst wissen, wie ich beim ersten Gedanken an diese Übersetzung auf die Bäcker gerechnet, so dass ich wirklich vorzugsweise um ihrentwillen die Phädra und nicht den Britannicus gewählt, so können Sie leicht denken, wie kurios mir das herumgehende Gerede vorkommen muß. Ich wüsste schlechterdings nicht, was dazu Anlass könnte gegeben haben, wenn es nicht dieses ist, dass ich Uelzen, wie er mich vor seiner Abreise nach Berlin um Aufträge dahin bat, sagte, ich hätte ein Stück unter der Feder, wobei eine interessante Rolle für Madame Unzelmann wäre. Wie es aber möglich war, dieses so zu verstehen, als wenn Madame Unzelmann diese Rolle hier spielen sollte, begreife ich nicht. Mit meinen Kindern geht es Gottlob ohne böse Zufälle ab, und es soll, hoffe ich, in wenig Tagen wieder gut stehen. Mich hat mein Katar noch nicht verlassen, ob er gleich nicht mehr stark ist. Marmontels Memoir beschäftigen mich sehr, und besonders sind die Acheminements zur Revolution sehr gut geschildert. Es interessiert mich, mit Ihnen über Necke zu reden, wenn wir uns wiedersehen, denn ohne Zweifel kennen Sie ihn aus seinen eigenen Schriften und wissen, inwiefern Marmontels Bericht von ihm wahr ist. SCH